Straße geht das Radio an und denkst eine halbe Stunde lang, da läuft irgendwie dasselbe Lied, weil irgendwie alles gleich anhört. Null Wiedererkennungswert, alles 0815 gleich aus. Thank you.